Wenn du dir einfach nicht sicher bist, was wird nun sein, wenn die Tür sich schließt, dann bleib noch. Träume, die sterben nicht über Nacht. Kennst du den Stern, der dich einsam macht? Dann bleib noch. In meinem Zimmer, komm, sag es mir. Liegt da vielleicht noch ein Traum von dir? Dann bleib noch. Sag dir dein Herz, denn nicht klipp und klar, dass ich viel mehr als ein Fehler war. Dann bleib noch. Bleib noch, gib meiner Liebe ein Zeichen. Lass uns Gefühle erreichen, irgendwo ganz tief in dir. Bleib noch, bring mir das Feuer doch wieder, denn jede Glut ist mir lieber als dieses Dunkel in mir. Denkst du daran, dass du bei mir wärst, wenn du das Lied meiner Sehnsucht hörst, dann bleib noch. Wenn dieser Traum, der in dir noch lebt, in jeder Nacht meinen Namen trägt, dann bleib noch. Lass uns Gefühle erreichen, irgendwo ganz tief in mir. Bleib noch, bring mir das Feuer doch wieder, denn jede Glut ist mir lieber als dieses Dunkel in mir. Dunkel in mir.